auf Adlers Flügeln getragen, übers brausende Meer der Zeit. Getragen auf Adlers Flügeln bis hinein in die Ewigkeit. Über Berge und Täler und Gründe, immer höher zur himmlischen Höhe. Die Flügel sind stark, die mich tragen, die Flügel, auf denen ich steh. Und unter denselbigen Flügeln, wie wunderbar ruhe ich aus. Da ist meine Zufluchtsstätte, mein festes, sicheres Haus. Der Feind mag über mir kreisen und zielen und spähen, wie er will. Die Flügel sind stark, die mich decken, und unter den Flügeln bleibt still. Ja, unter den Flügeln geborgen und auf den Flügeln bewahrt. Das gibt ein seliges Ruhen, das gibt eine glückliche Fahrt. Das gibt ein sicheres Wissen bei wechselnder Pilgerschaft. Denn unter den Flügeln ist Friede und auf den Flügeln ist Kraft.